Baby, komm. Ey, Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, deine Augen funkeln wie die Steine auf der Kette, ja. Ich weiß, du würdest bleiben, Babe, auch wenn ich gar nichts hätte, ja. Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, komm, genieß mit mir den Luxus, ja, solange ich rappe, ja. Denn an den ganzen anderen Frauen hab ich kein Interesse, nein. Baby, komm, wir fahren ins Autokino. BVS, eiskalt, Baby, wie ein Iglo. Komm, wir trinken Lean, kein Cappuccino. Lass uns weg hier, Baby, komm, lass uns nach Rio. Du bist mein Co-Pilot, komm, wir fliegen First Class. Lass uns nach Tokio, ja, ich kauf die BVS. Puerto Rico, komm, wir fliegen zu den Seychellen. Ich acker hart nur für dich, ja, und all die Fans. Zu viel Lean, rest in peace, ASAP, Baby, komm, ja, genieße den Moment. Auf der Schulter Papageien, komm, wir fliegen nach Shanghai. Baby, ja, genieß die Zeit, irgendwann ist es vorbei. Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, deine Augen funkeln wie die Steine auf der Kette, ja. Ich weiß, du würdest bleiben, Babe, auch wenn ich gar nichts hätte, ja. Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, komm, genieß mit mir den Luxus, ja, solange ich rappe, ja. Denn an den ganzen anderen Frauen hab ich kein Interesse, nein. Nein, ich hab kein Interesse, nein. Nein, ich hab kein Interesse, nein. Nur für dich, Baby. Sie macht ein Auge auf uns wie ein Kobold-Merki. Was sie haten, Baby, scheiß drauf, komm, wir machen Party. Lass uns ins Berg rein, komm, wir gehen ins Berg rein. Ohne dich hat all das Geld keinen Wert. Ja, ich wünschte, Baby, für dich hätte ich mehr Zeit. Denn du kochst noch besser als die Türkisch Airlines. So viel Kohle auf der Bank, als wenn ich neuer wär. Leg dich hin, genieß das Feuerwerk. Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, deine Augen funkeln wie die Steine auf der Kette, ja. Ich weiß, du würdest bleiben, Babe, auch wenn ich gar nichts hätte, ja. Baby, lass ein Rauchen, lass uns runterfahren. Ey, komm, genieß mit mir den Sonnenuntergang. Ey, komm, genieß mit mir den Luxus, ja, solange ich rappe, ja. Denn an den ganzen anderen Frauen hab ich kein Interesse, nein.